Bass viel zu laut, doch es macht mir nichts aus. Ey, das Studio steht, wir haben es geschafft. Die Lage ist krass, zum Schlafen ist Platz, wir sind Promis. Klappstuhl, Blick auf die Sterne. Strom abgestellt, unser Licht ist ne Kerze. Samstag ist Flohmarkt und ich bin der Erste. Mein Leben bis jetzt wie im Lotto, ein Sechser. Jeden Tag high auf die Knochen, mein Bester. Meine Familie, meine Gang. Keine weiße Weste, nur ein weißes Hemd. Night TN, guck, ich lebe den Scheiß. Checker immer noch kein Loch, meine Zähne sind weiß. Eure Mucke war gestern, seht es doch ein. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Digga, so albern, albern. Als ihr von euch weg und vorbeifahren. Ratatatat aus dem Kleinwagen, lass einfahren. Wir wegen euch weg und vorbeifahren. Vorbeifahren, Freibahn, fest darunter, entspannt. Heute ist morgen schon gestern, ja. Die Leute sind nonstop am Lästern, ja. Wollen Stress haben, kein Problem, man sieht sich demnächst in der S-Bahn. Gib einen Blick auf die Presse, ich presse beim Scheißen. Was für ein Rücken, Vertrauen um mein Eisen. Fokus, die beißen, die meinen das ernst. Gib uns was ab, man, dein Scheiß war kein Scherz. Kohlefilter, Pool gebaut, auf den Papers ist mein Foto drauf. Die Klamotten gefälscht, doch die Täter sind echt. Hab mein eigenes Merch, doch dafür bist du fresh. Ich weiß, wo du Sport machst, weiß, wo du fickst. Ich weiß auch, wo dein Oma Alter sein willst. Und roll direkt vor deinem Bunker die Heckscheibe runter. Ratatatatatata, was? Digga, so albern, passieren euch weg und vorbeifahren. Vorbeifahren, ratatatat aus dem Kleinwagen, ganz einfach. Wir fegen euch weg und vorbeifahren. Vorbeifahren, Freibahn, fest darunter, entspannt. High five, keine Zeit, acht Zeilen schreiben, ne Kleinigkeit. Maxwell, ein weiterer Meilenstein. Rapper sein ist geil, ich bleib dabei. Der heißeste Nigga hier weit und breit. Arbeitsam stellt seine Leistung ein. Kein Eigenheim, doch ich steiger mein Hype. Bin bereit für Streit, bist du bereit für Streit? Ratatata, mach der Motherfucker. Mach das mal nach, was der Makata macht. Sag das doch mal, Mann, wir scheißen auf 100.